Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen im Glory Life Zentrum, dem Ort der Herrlichkeit, der Kraft, der Wunder. Einfach dem Ort, wo Gott sich offenbart. Seid ihr da heute Morgen? Weil es ist immer wichtig, dass du da bist im Geist bei dem, was Gott tut. Weil Gott ist Geist, heißt es. Und die, die ihm begegnen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, sie müssen im Geist sich an den Ort bewegen, wo er sich aufhält. Das heißt, sie müssen sich in diesen Raum des Geistes bewegen. Sie müssen sich aus dem Natürlichen, aus dem Menschlichen, aus dem der Beschäftigung der Seele und der Gedanken rausbewegen und in diesen Raum des Geistes, da wo Gott tatsächlich ist, hineinbewegen. Und du kannst jetzt zu Anfang des Gottesdienstes die Entscheidung treffen und sagen, ja, ich komme an bei Gott so gegen Ende des Gottesdienstes, bis dahin schaffe ich's. Okay? Das wäre aber schade, weil dann hättest du vom großen Teil des Gottesdienstes nichts, weil du da nicht da bist. Oder aber du könntest dich entscheiden und sagen, jawohl, ich bin von Anfang an voll da. Ich bin von Anfang an voll drauf. Ich bin von Anfang an voll aufmerksam, voll offen, voll klar, voll, schicki. Voller Freude. Verstehst? Da wo Gott ist, ist volle Freude. Da wo Gott ist, ist nicht Schwere. Da ist nicht, oh, wird das auch alles gut? Oh Herr, hilf, oh. Sondern weißt du, wo Gott ist, das heißt im Wort, vor seinem Angesicht ist Freude. Sag mal zu deinem Nachbarn, Freude. Freude, und zwar in Fülle. In Fülle. Also nicht wenig Freude, sondern Freude in Fülle. Sag mal zu deinem Nachbarn, Freude. Freude in Fülle. Oi. Das heißt, wenn wir Gottesdienst haben, dann sollte es so sein, dass wir von Anfang an uns in diesem Geist der Freude bewegen. Ich sage immer so, Freude ist die Grundenergie des Himmels. Freude ist die Grundenergie Gottes. Freude ist die Grundenergie des Heiligen Geistes. Freude ist die Grundenergie der Söhne und Töchter Gottes. Oi. Also schau mal deinen Nachbarn an. Schau ihn mal an und sag mal, sehe ich bei dir die Freude? Oi. Ja? Ist schon wichtig, verstehst du? Ist wichtig, von Anfang an wichtig, in welchem Geist bewegen wir uns? Weißt du, in welchem Geist läuft der Lobpreis ab zum Beispiel? Läuft er ab so nach dem Motto, ja, erstmal ankommen. Ja, bin noch ein bisschen müde, die Frühjahrsmüdigkeit. Es gibt immer Ausrede, weißt du? Sagst du, die Novembermüdigkeit oder keine Ahnung. Ein leichter Nebel ist noch in meinem Inneren. Weißt du, dann entscheide dich von Anfang an, diesen Nebel rauszuhauen. Verstehst du, so wie vorher, da sind wir runtergefahren hier nach Kirchentellinsburg, da war noch so ein Nebel über Kirchentellinsburg. Und schau, und dann kommt die Sonne und rum haut sie den Nebel weg. Und Gott ist die Sonne, verstehst? Gott ist die Sonne. Das heißt, es erleuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Das heißt, diese Sonne Gottes vertreibt jeden Nebel. Und zwar schnell, wenn du es zulässt. Wenn du sagst, hier bin ich, bin offen und jetzt, Heiliger Geist, bestrahle mich, dann rum haut sie die Nebelschwaden weg. Okay? Und das ist so entscheidend. Weißt du, dass wir von Anfang an im Lobpreis, weißt du, tu die Gedanken, die dich noch so beschäftigen, tu das völlig weg und geh voll rein. Weißt du, die Kraft Gottes ist gegeben zur Veränderung. Das heißt, die Kraft Gottes, die hier wirkt, verändert dich ja. Und eine wesentliche Sache, die sie verändert, ist tatsächlich, sie führt dich vom Minus zum Plus. Sie führt dich vom Negativen zum Positiven. Sie führt dich von Trauer zu Freude. Sie führt dich von Angst zu Furchtlosigkeit. Sie führt dich von Hoffnungslosigkeit zu, alles wird gut. Sie führt dich von Hass zu Liebe. Sie führt dich einfach, sie verändert dich zum Positiven. Und du solltest von Anfang an entschieden sein, voll in diese Kraft reinzugehen. Oi, oi, oi. Und keiner, der hier sollte denken, dass er die Kraft Gottes nicht braucht zur Veränderung. jeder, der das denkt, sagt die Bibel, das ist das Allerschlimmste, weil der leidet unter einem Lauheitsproblem. Und Lauheit, sagt er schon bekanntlich, die Lauen wird er ausspeien aus seinem Mund. Also das ist nicht so eine angenehme Geschichte, okay? Das wollen wir nicht, okay? Sag mal, das will ich nicht. Sag mal, ich bin frisch. Voller Glauben. Voller Freude. Voller Kraft. Und heute werde ich noch mehr gefüllt. Und noch stärker. Und noch erfüllter. Und ich gehe voll rein. In diese Kraft, in diese Dimension seines Geistes. Ich werde erfüllt bis zum Anschlag. Und ich gebe es mir auch voll. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich gebe es mir voll. Und es ist mir egal, was du denkst. Weil ich gebe voll rein. Okay? Und so gehen wir jetzt in diesen Lobpreis. Irina beginnt und ihr kommt einfach nach vorne, bewegt den Herrn vor frei. Jetzt ist die Zeit, wo du voll reingehst und wo du dir voll diese Kraft und diese Energie gibst, okay? Also, los geht's. Halleluja. Es war so interessant, gestern bin ich so im Geist, kurze Zeit so in den Himmel gegangen und da habe ich Jesus gesehen und dann habe ich geschaut, was er tut. Ich wollte einfach sehen, was tut er. Und dann habe ich plötzlich gesehen, wie Jesus seinen Kopf ganz weit zurückgelegt hat und einfach so schallend angefangen hat zu lachen. So. Und immer wieder den Kopf zurückgeworfen. Und immer wieder gelacht. Und immer wieder den Kopf zurückgeworfen. Und immer wieder gelacht. Und als ich ihn so angeschaut hat, musste ich einfach mitlachen. Und ich wusste in dem Moment, das ist die Antwort. Das ist die Antwort auf alles. Das ist die Antwort auf deine Probleme. Das ist die Antwort auf deine Fragen. Das ist die Antwort. Weißt du, der im Himmel thront, heißt es Psalm 2, der im Himmel thront, lacht über die Probleme. Er lacht über die Umstände. Er lacht über den Teufel. Er lacht über alles Negative. Er lacht und in diesem Lachen ist nicht nur ein Lachen, ist auch nicht ein Auslachen oder sonst was, sondern dieses Lachen ist eine Kraft. Ist die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes wird dich heute Morgen erfassen. Und diese Power der Freude wird dich heute Morgen erfassen. Und diese Power der Freude wird dich heute Morgen füllen. Und diese Power der, oh, Schicki. Und diese Power der Freude haut alles andere weg. Ah, Schicki. Danke, Vater. Ai. Das ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes, die Freude Gottes ist eine Kraft. Sie ist tatsächlich Gott selber. Gott ist Freude. Gott ist Freude. Und wenn Gott kommt, dann putzt dich diese Kraft der Freude durch. Schicki. Und weißt du, wenn du Gott lachen siehst, Jesus ist ja Gott. Wenn du also Jesus lachen siehst, wenn du Gott lachen siehst, dann solltest du mitlachen. Unbedingt, unbedingt. Weißt du, er ist ja Gott, du folgst ihm ja nach. Verstehst du? Und jetzt stehe ich hier und ich lache an seiner Stadt. Und jetzt darfst du mitlachen. Ah, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Freude. Danke für diese Freudenkraft. Oh, du wirst völlig neu durchgeputzt. Alles andere, weißt du, all der Nebel, all die Lauheit, all die Schwäche, alles bläst einfach weg. Weg, weg, weg, weg. Oh, Schicki. Ai, ai, ai. Oh, danke für deine Fülle, danke für deine Kraft, danke für deine Power. Danke, Heiliger Geist. Oh, ja, füll den Raum, Heiliger Geist. Füll den Raum, Heiliger Geist. Füll ihn mit deiner Kraft. füll ihn, Heiliger Geist. Ah, füll ihn, Heiliger Geist. Woho! Ah, füll jeden Einzelnen hier heute Morgen. Füll jeden Einzelnen mit deiner Kraft. Füll jeden Einzelnen. Füll jeden Einzelnen mit deiner Herrlichkeit. Füll jeden Einzelnen mit deiner Power. Oh, füll! Füll, füll, füll, füll, füll! Füll, Jesu Name. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Schicki, dicki, dicki, dicki, dicki, dicki. Du brauchst es. Ich sag dir, du brauchst es. Denk nicht, dass du es nicht brauchst. Nein, wenn du am meisten denkst, du brauchst es nicht, brauchst du es am dringendsten. Schakalaka. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du deine Freude ausgibst. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du deine Freude ausgibst. Oh, die Freude im Herrn. Oh, sie ist unsere Kraft. Oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hey! Wow! Schicki. Sag mal zu jemand neben dir, schicki die in den Himmel rein. Schicki die in den Himmel rein. Schicki die in den Himmel rein. Oh, schicke die in den Himmel rein. Schicke die in den Himmel rein. Schicke die in den Himmel rein. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, danke, Vater. Ah, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke. Oh, danke. Komm, gib mal Jesus einen richtigen Liebesapplaus. Danke, Jesus. Oh, danke. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, ja. Oh, danke. Wow. Ja, sag mal zu jemandem neben dir, das fängt ja schon gut an. Und dann darfst du einen Platz suchen und dann macht der Andreas weiter. Und dann suchst du den Platz. Halleluja. Ja, so ist es. Wow, wow, wow. Wow. Epheser 3, Vers 16 heißt es, dass er euch, betet Paulus, dass er, also Gott euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft zuzunehmen durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Oi, oi, oi, oi, oi. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, dass diese Revolution, für die Jesus gekommen ist, dieser Umsturz des Bestehenden, dieser Umsturz der sündigen Natur, diese Verwandlung der sündigen Natur in die Natur Gottes, diese Verwandlung von einem verlorenen Teilhaber der Natur Satans hin zu einem Teilhaber der Natur Gottes, der die Errettung Gottes genießt, dass diese Veränderung inwendig in dir passiert, im Geist, dass sie deinen inneren Menschen betrifft. Stimmt's? Und wenn du Jesus angenommen hast, wenn Jesus dein Herr ist, wenn Jesus in dir lebt, dann hat diese Veränderung de facto bereits stattgefunden. Amen. Das heißt, du bist neu, dem Geist nach. Damit heißt es nicht, dass dein Körper schon völlig erneuert ist. Der sieht noch gleich aus wie vorher im Normalfall. Das heißt auch nicht, dass deine Seele schon total erneuert ist. Die empfindet vielleicht noch ähnlich wie vorher oder denkt noch ähnlich wie vorher. Aber es heißt, dass dein Geist völlig neu ist. Und damit du selbst. Und damit dein wahres Ich. Weil dein Geist, das bist du. Dein Geist ist das Ebenbild Gottes. Dein Geist ist dein wahres Ich. Und dieses wahre Ich ist neu geworden in dem Moment, wo du Jesus Christus aufgenommen hast. In dem Moment. Und das ist nicht im Äußeren, nochmal, sondern im inneren Menschen passiert. Oi, oi, oi, oi, oi. Und jetzt betet Paulus, und jetzt sag mal zu deinem Nachbarn, er meint dich, weil du bist ja, wenn du Jesus angenommen hast jedenfalls, dann bist du neu, dann bist du im Geist neu, dann bist du eine neue Schöpfung, dann bist du ein Sohn Gottes, dann bist du eine Tochter Gottes, dann bist du einfach neu. Und jetzt betet er für dich und sagt, dass er dir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen möge, an Kraft zuzunehmen durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt mit anderen Worten, er betet darum, dass die Kraft Gottes in dir so wirksam wird, dass dieser innere neue Mensch, dieses neue Leben, diese neue Identität aus deinem Innersten hervorkommt und zum Vorschein kommt nach außen. Schicki. Letzte Woche habe ich es demonstriert, so. Ja? Auf. Ja? Auf. Dass das, was drin ist, rauskommt. Und dass das, was von außen auf dich einströmt und was von außen versucht, dir was aufzulegen, was deinem innersten Menschen gar nicht entspricht, dass das wegkommt. Amen? Dass das wegkommt. Sag mal weg. Pass auf, die Haller-Übersetzung sagt Epheser 3,16 so, er sagt da, dass ihr dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend durch seinen Geist mit Kraft ausgerüstet werdet, so dass, jetzt pass auf, dass ihr mit Kraft ausgerüstet werdet, so dass immer neue Schübe göttlicher, übernatürlicher Machtwirkungen in den inneren Menschen einströmen und dieser dadurch stark und widerstandsfähig wird. Amen? Was heißt es? Stark und widerstandsfähig in Bezug auf was? Für die Denker. Stark und widerstandsfähig in Bezug auf was? In Bezug auf das, was von außen kommt. Amen? In Bezug auf das, was von außen überlagern will. Weißt du, Depression bist nicht du. Schicki, Halleluja. Angst bist nicht du. Sorgen, Gedanken bist nicht du. Minderwertigkeitsgefühle, Minderwertigkeitsängste, Gedanken und so weiter bist ja nicht du, weil die neue Schöpfung, Christus in dir, hat das nicht. Gott in dir hat das nicht, das bist nicht du. Wo kommt es also her? Wenn es nicht aus dir kommt, wo kommt es denn her? Von außen. Und damit musst du jetzt niemand beschuldigen und sagen, ja, das kommt von dem, weil der schaut mich immer so komisch an oder so. Nein. Paulus sagt, es sind Geister, die sich im Luftraum dieser Welt bewegen. Es sind Gedankengebäude, es sind Höhen, es sind starke Energien, teuflische Energien letztendlich, teuflische Energien, die von außen auf die Menschen einwirken. Und wenn der innere Mensch nicht stark und widerstandsfähig ist durch Christus und durch seinen Geist und durch seine Kraft, wenn er nicht stark und widerstandsfähig ist, dann überlagern diese Kräfte von außen deinen inneren Menschen. Das heißt, sie decken ihm zu, mit anderen Worten. Sie können ihn nicht verändern, verstehst du? Wenn Jesus in dir lebt, Jesus ist nicht veränderbar. Weißt du, Christus in dir bleibt immer derselbe. Das heißt, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, dein innerster Mensch kann nicht verändert werden, aber er kann zugedeckt werden. Er kann überlagert werden. Er kann mit anderen Geistern so zugedeckt werden, dass man von dem eigentlichen Christus in dir, von dem Leben, weil es ist ein Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, dass von diesem Leben in dir nicht mehr viel sichtbar wird. Und nicht mehr viel spürbar ist. Und deswegen sagt Paulus, brauchst du Folgendes. Du brauchst es, dass immer neue, sag mal immer neue, Schübe göttlicher, übernatürlicher Machtwirkungen in deinen inneren Menschen einströmen. Wie strömen sie ein in deinen inneren Menschen, diese göttlichen Machtwirkungen? Indem du deinen inneren Menschen öffnest. Das Schleusentor aufmachst, die Kontrolle loslässt. Verstehst, wozu sind Staudämme da? um den Wasserfluss zu kontrollieren. Stimmt's? Um die Pegel zu kontrollieren. Aber du als neuer Mensch in Christus bist doch nicht hier, um zu kontrollieren, oder? Wo kommen wir denn da hin? Du bist doch nicht hier, um zu kontrollieren, wie viel Gott in deinen inneren Menschen einströmen darf, wie viel Kraft da reinströmen darf. Du bist doch nicht hier, um zu kontrollieren, sondern du bist hier, um aufzumachen. Schicki. Du bist hier, um aufzumachen. Wie heißt es? Jetzt wird bald wieder gesungen in den Kirchen. Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Sehr gut auch. Oi. Wart alle im Konfirmandenunterricht, ne? So. Das heißt, du bist hier, um aufzumachen. Du bist nicht hier, um zu kontrollieren. Du bist nicht hier, um zu dosieren. Sondern du bist hier, um voll aufzumachen. Ja, du bist sogar hier, um die Tore noch weiter zu machen. Wie machst du die Tore noch weiter für die übernatürlichen Kraftschübe, die in deinen inneren Menschen einströmen sollen? Wie machst du sie weiter? Indem du Hunger hast nach mehr. Indem du sagst, Herr, gib mir mehr. Ich brauche deine Power. Oh, ich spüre da noch so eine kleine Wolke, die immer noch über mir sich bewegt. So eine kleine Wolke der Depression. So eine kleine Wolke. Weißt du, ich habe es am Donnerstag schon gesagt. Ich habe gesagt, manchmal denkst du, ach, du bist eigentlich gar nicht so schlecht drauf und es passt schon alles und so weiter. Und wenn du es dir dann genau besiehst, stellst du eigentlich fest, du stehst eigentlich kurz vor der klinischen Depression. Ja, weil du immer diese Wolke tolerierst, weil du sagst, naja, sind ja nur so ein paar schwere Gedanken und so. Und ist ja auch klar, dass ich ein paar schwere Gedanken habe, weil die Umstände, du weißt schon und so, und die Zeiten und o tempora o moris und was weiß ich was und und so weiter und so fort. Ja. Und deine Seele redet sich ein, dein Zustand wäre normal. Ich sagte, du bist nicht normal. Mit Depression. Das ist nicht normal, verstehst? Das ist nicht normal für den inneren Menschen. Das ist nicht normal für den Christusmenschen. Das ist nicht normal für einen Jesusmann. Das ist nicht normal für eine Jesusfrau. Das ist nicht normal belegt zu sein. Das ist absolut abnormal und untolerierbar. Schicki. Ich sag einfach null Toleranz in Bezug auf Geister. Das ist immer vollkommen intolerant. In unserer eigenen Seele. Also du musst nicht der Geisterjäger bei anderen sein. Sagen, also gegenüber dem Geist in dir bin ich also null tolerant. Nein. Aber in Bezug auf deine eigene Seele, verstehst du? Was tolerierst du in deiner Seele? Tolerierst du so diese Tröppeligkeit? Tolerierst du so diese Lauheit? Tolerierst du so das, oh ja, ich bin ja schon mit Gott unterwegs. Ja, wir glauben auch an Jesus, gell? Ja. Aber weißt du, diese süßliche Bravheit, die ist auch nicht von Gott. Ja, wir sind schon dabei, aber man soll es ja nicht übertreiben, gell? Nur nicht zu extrem werden. Nur nicht zu radikal werden. Ich sage dir eins, in Bezug auf solche komischen Geister, die versuchen, deine Seele zu belegen, egal ob sie deine Seele belegen oder ob sie sogar auch deinen Körper belegen, wie Krankheiten, Krebs, was weiß ich, Grippe oder sonst irgendwas, egal was dich belegen will, in Bezug auf diese Geister solltest du so radikal sein, wie man nur irgendwie sein kann. Ah, schicki. Ich mach die heute ein bisschen heiß, du. Heute mache ich dich radikal. Verstehst du, wenn du es nicht schon bist? Vielleicht bist du es ja schon. Aber wenn du es schon bist, dann kannst du es noch mehr werden. Ich glaube, wir alle können noch ein bisschen mehr Radikalität in Bezug auf irgendwelche Geister vertragen. Weißt du, der Geist dieser Welt arbeitet hart daran, die Freude, die von innen kommt, zu unterdrücken. Stimmt's? Was tun wir dagegen? Pass auf, ich gebe dir noch eine Schriftstelle. Jesaja 12, Vers 3. Das tun wir. Jesaja 12, Vers 3. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ah, sagt man zu deinem Nachbarn. Aha. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. So, jetzt frage ich dich, wo sind die Quellen des Heils? Okay, in Jesus, ja, ist richtig. Aber wo ist Jesus? Im Himmel und in dir, durch den Heiligen Geist. Also wo sind die Quellen des Heils, aus denen du mit Freuden schöpfst? Schau mal auf dich, streich mal über dein Bäuchlein. In mir. Da sind die Quellen des Heils. Da sind die Quellen der Freude. Oh, ja, ja. Weißt du, deswegen hat Jesus gesagt, Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Bauch heraus, heißt es eigentlich wörtlich, wird übersetzt mit aus seinem Innersten, ja, ist ja egal, wo dein Innerstes ist, im Bauch oder keine Ahnung. Aber wörtlich wird es, wie gesagt, Bauch übersetzt. Also, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Bauch, aus seinem Innersten heraus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Eieieiei. Und diese Ströme lebendigen Wassers kannst du nicht ohne die Freude haben. Schicki. Es geht nicht. Diese Ströme lebendigen Wassers in dir sind Freude pur. Sagst du, ja, aber ich spüre mir gar nichts mehr, was ich freuen will. Aber schon gar nichts mehr. Man hat mir alles genommen. Okay, da habe ich dir auch eine Schriftstelle. Hebräer 10, Vers 32 heißt es, sagt Paulus zu den Hebräern, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Steht da? Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Warum? Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Mit anderen Worten, was heißt es? Das ist ganz interessant. Das heißt doch, dass wenn der Teufel es nicht schafft, deine Freude zu rauben, egal was auch immer passiert, sogar wenn du bestohlen wirst, er es nicht schafft, deine Freude zu rauben. Was heißt es dann? Dann heißt es, dass er seinen Raub nicht behalten kann. Dann heißt es, dass er auf die Dauer die Güter, die er dir geklaut hat, gar nicht behalten kann. Schicki! Verstehst? Das heißt sogar an einer Stelle heißt es, was der Dieb stiehlt, muss er siebenfach zurückgeben. Eine kleine Voraussetzung. Wenn er es nicht schafft, deine Freude zu klauen. Das steht in Hebräer 10, 32. Was solltest du also tun, wenn du beraubt wirst? Ja? Was solltest du tun, wenn deine Güter scheinbar den Bach runtergehen? Was solltest du tun? Was solltest du unbedingt tun? Was ist der Schlüssel zum Sieg? Freude! Hey! Jesus setzt noch einen drauf, er sagt sogar, was solltest du tun, wenn du verfolgt wirst, wenn die anderen Menschen Übles über dich reden, wenn sie dich schmähen, wenn sie gegen dich gehen, was solltest du dann tun, sagt Jesus, Lukas 6, 23, freut euch an jedem Tag und hüpft. Du sollst auch noch hüpfen. Ja, freut euch und hüpft. Warum? Wenn der Teufel deine Freude nicht rauben kann, kann er dich nicht in der Negativzone halten. Und zwar in jedem Bereich. Wenn der Teufel deine Freude nicht rauben kann, wenn der Arzt Krankheit diagnostiziert, dann kannst du auf die Dauer nicht krank bleiben. Der Teufel kann dich nicht in der Negativzone halten, wenn du dich in der Zone der Freude aufhältst. Kannst du es jetzt sehen, dass die Freude nicht optional ist, verstehst? Nicht nur so eine Beigabe, so eine kleine rituelle Beigabe am Sonntagmorgen, okay, manche können so schön lachen. Ja, da gibt es manche in der Gemeinde, die können so schön lachen, aber ich kann nicht so schön lachen. Das ist keine Option für dich. Freude ist keine Option. Sondern Freude ist ein Muss. Wenn du im Sieg bleiben willst. Verstehst? Wenn du auf die Dauer im Sieg leben willst. Weißt du, wenn es Probleme gibt in deiner Ehe oder in deiner Familie oder irgendwas. Was ist die beste Medizin? Freude. Sagt der Chinese. Freude. Leute, Leute, Leute. Ja, das kann ich nicht. Habe ich nicht gesagt, dass du es kannst, aber Gott in dir kann es. Wo ist die Quelle der Freude? In dir. Was glaubst du? Ströme lebendigen Wassers fließen aus deinem Innersten. Also lässt du die Freude raus. Schau es an. Oh, schon wieder 5 Kilo zugenommen. Okay, super, habe ich mehr Platz für die Freude. Weißt du, wenn du keinen Grund im Natürlichen siehst zur Freude, dann such dir einen im Übernatürlichen. Schicki. Dann such dir einen im Übernatürlichen. Und ein wesentlicher Grund ist, das Wort Gottes, das sagt Psalm 16, Vers 11, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Weißt du, das hat er mir jetzt so gezeigt. Was heißt denn das? Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Was ist sein Angesicht? Sein Angesicht ist seine Gegenwart. Ist seine Präsenz. Du könntest auch sagen, sein Angesicht ist seine Herrlichkeit. Ist seine Präsenz. Ist seine manifeste Gegenwart. Wer möchte die manifeste Gegenwart und Präsenz Gottes in seinem Leben erleben? Seine Wunder sind in seiner Herrlichkeit. Seine Zeichen sind in seiner Herrlichkeit. Schau, und jetzt sagt er dir, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Mit anderen Worten, was heißt es? Die Eintrittstür in die Herrlichkeit Gottes ist die Freude. Schicki, du musst durch die Freude durch, um zu seinem Angesicht zu kommen. Da musst du durch. Voll durchs Kreuzfeuer. Oh, schnell durch, nix wie durch. Alle um mich herum lachen. Oh, nix wie durch. Ja, das ist manchmal. Das Fleisch will manchmal davonlaufen. Alle lachen so. Oh, ich kann nicht so lachen. Oh. Weißt du, in der Welt... Habe ich jetzt einen Zeitungsartikel, glaube ich sogar hier dabei. In der Welt machen sie Kurse, nur um lachen zu können. Verstehst du? Die trainieren Leute nur, um lachen zu lachen ohne Grund. Und das Verrückte ist, die haben wirklich keinen Grund. Ja, aber sie haben ja Gott gar nicht in sich. Und trotzdem haben sie erkannt, dass grundloses Lachen kraftfrei ist. Sogar im Menschlichen. So, ich habe es hier irgendwo. Esslinger Zeitung. Alle 2 Wochen treffen sich Menschen und pusten ohne Grund los. Steht da. Und zwar eine Frau, die heißt Ulrike Kors-Gerlach. Ah, noch mit Lach, gell? Heißt schon so. Und sie hat die Stoppuhr in der Hand und sagt, heute schon gelacht. Ruft die Ärztin in die Runde. Wir lachen jetzt 5 Minuten am Stück. Die 10 Teilnehmer sitzen im Stuhlkreis und beginnen grundlos schallend zu lachen. Sie prusten, quietschen und wiehern in den unterschiedlichsten Tonlagen. Das könnte ein Gottesdienst von uns sein. Manche klatschen sich auf die Schenkel oder wippen mit dem Kopf. Ein Kind lacht bis zu 400 Mal am Tag, sagt Madame Gerlach. 400 Mal am Tag, für einen Erwachsenen nur 3 Mal. Aber nicht du, oder? Oh, ich hoffe nicht du. Das ist ja der Hammer. dreimal. Schicki. Dabei ist Lachen so gesund, steht hier. Es wird Adrenalin ausgeschüttet. Der Sauerstoffaustausch im Gehirn wird erhöht. Und die Atmung verbessert. Es entspannt den ganzen Körper und hilft, Stress abzubauen. Also, bitteschön. Also, seit neun Jahren leitet Kurs Gerlach den Lachclub in Esslingen. Lachclub, ist ein Lachclub. Wirklich. Alle 14 Tage treffen sich ca. 10 Personen in der Praxis der Allgemeinmedizinerin. So, und jetzt gibt's noch was für alle die sich noch nicht zu lachen trauen. Jetzt steht hier. Eine Frau in der Runde traut sich aber noch nicht richtig zu lachen. Brunhilde Kiss. Steht hier. Brunhilde Kiss ist das erste Mal bei einem Treffen dabei. Ich kann nicht so schön lachen wie die anderen, sagt die 70-Jährige frustriert. Aber die Gruppe redet beschwichtigend auf Kiss ein. Das macht doch nichts. Jeder lacht anders. Das nächste Mal klappt es besser. Also sag zu deinem Nachbarn, das nächste Mal klappt es noch besser bei dir. Du heißt ja nicht Brunhilde Kiss, oder? Also das nächste Mal klappt es noch besser bei dir. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Schakalaka, Bonki. Und schau, du hast Gott in dir. Du hast die Freude pur in dir. Was für ein Grund gibt es für dich, dich nicht zu freuen? Sag mir einen. Ich habe dir jetzt ja schon ein paar aufgezählt. Alle deine Güter sind dir geraubt worden. Gut, Gott sagt, freu dich umso mehr. Schallendes Gelächter im Himmel. Ja, weißt du, Gott lacht dich nicht aus, aber er animiert dich, drüber zu gehen, indem du die Freude rauslässt. Verfolgung, Schmähung, Gegnerschaft, was auch immer. Freut euch und hüpft sogar. Manche müssen öfter mal hüpfen. Kannst du das? Komm, steh mal auf, üb mal zusammen. Komm, hüpf mal. Nur, dass es übst, ja? So, okay. Das ist jetzt die praktische Übung für den Alltag. Okay? Also. Immer wenn irgendwas kommt, was dir die Freude rauben will, dann sagst du, ich freue mich jetzt und ich hüpfe noch dazu. Hey! Shakalaka Bonki. Freut euch und hüpft! Ihr wollt gar nicht mehr aufhören, gell? Tja, das ist der etwas andere Gottesdienst. Gymnastik inbegriffen. Gymnastik inbegriffen, ist doch super. Tja, das sollten wir mal in der Kirche machen. Zur Stiftskirche in Stuttgart. Freut euch und hüpft! Juhu! Das wäre was. Das wird einige Geister raustreiben. Ich sag's dir, du. Einige Geister wird es raustreiben. So, und jetzt sagt dir das Wort Gottes. Jetzt sagt dir das Wort Gottes, dass diese Freude Gottes direkt der Herrlichkeit Gottes vorausgeht. Das heißt, willst du in die höheren Räume der Herrlichkeit hinein? Lass dich auf die Freude ein. Ja. Willst du in die höheren Dimensionen der Wunder hinein? Lass dich auf die Freude ein. Ja, ich klinge mich dann wieder ein, wenn die Wunder passieren. Nein, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Das heißt, du kommst gar nicht durch zu seinem Angesicht ohne durch die Freude durchgegangen zu sein. Es geht gar nicht. Oi, oi, oi. Du kommst gar nicht durch in diesen Ort des Sieges und der Wunder, ohne dich für die Freude entschieden zu haben. Also Gott hat es mal vor ein paar Jahren hat er es zu mir gesagt. Hat zu mir gesagt, Georg, you are my happy preacher, hat er zu mir gesagt. Und das hat er mir damals gesagt, wirklich als Auftrags, wie sagt man, Auftragsbestätigung, sozusagen. Er hat mir gesagt, hey, das ist dein Auftrag. Ein Teil deines Auftrages besteht darin, ein Herold der Freude zu sein. Im Leib Christi. Oi, oi, oi, oi, oi. Schicki, und es mag manche nerven, aber ich sagte, ich bleibe einfach drauf, weil ich weiß, dass es mein Auftrag ist. Es mag religiöse Geister unendlich nerven und sagen, was macht denn der? Der macht aus der Kirche ein Freudenhaus. Ja, warum nicht? Schicki. Warum nicht? Verstehst? Ist ein wichtiger Teil meines Auftrags. Und ich war in so vielen Gottesdiensten, Wundergottesdiensten, wo die Leute kamen, um Wunder zu empfangen, Heilung zu empfangen und so weiter. Aber die Wunder konnten nicht durchbrechen bis zu dem Punkt, wo die Versammlung in die Freude reingebrochen ist. Oder die Freude in die Versammlung reingebrochen ist, je nachdem. Die Versammlung in die Freude durchgebrochen ist oder die Freude in die Versammlung reingebrochen ist, wie auch immer du sagen willst. Aber vorher konnten die Wunder gar nicht passieren, weil vor seinem Angesicht, vor seiner Präsenz, vor seiner Herrlichkeit ist Freude in Fülle. Und wenn du so eingeschnürt bist, kannst du schlecht empfangen. Und wenn du so fixiert bist auf deine eigenen Probleme, kannst du so schlecht empfangen. Also lach erstmal kräftig los. Okay? Wie heißt es schön? Pass auf. Dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, Römer 12, ist kein grabbewachendes Leben. Das ist richtig. Das heißt, du bewachst nicht das Grab deines Herzens, verstehst du? Ich bewache aber ängstlich mein Recht auf Sauersein. Ich bewache ängstlich mein Recht auf Wut. Ich bewache ängstlich mein Recht darauf, den Rest meines Lebens frustriert zu sein, weil mir alles genommen worden ist. Ich bewache das. Nein. Das Wort sagt, es ist kein grabbewachendes Leben. Weil das ist das Grab. Amen. Nicht das Leben. Aber dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben, sondern es ist abenteuerlich und voller Erwartung Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnet. Was kommt jetzt, Papa? Mit anderen Worten, um mich herum, ich nehme jetzt ein krasses Beispiel, das ist sicherlich jetzt bei dir nicht so krass, aber ich nehme jetzt mal das krasse Beispiel. Um mich herum geht alles den Bach runter, alles geht vor die Hunde, alles, ich, menschlich gesehen, alles unmöglich. Und ich begegne Gott mit einer kindlichen Einstellung und sage, was kommt jetzt, Papa? Schicki, was ist das nächste Gute, das um meine Ecke kommt? Wo ist der nächste Durchbruch? Wo ist das nächste Wunder? Was hat Gott jetzt vor? Wie gesagt, er hat nur Gutes vor. Oi, oi, oi, oi, oi. Ah, Schicki, weißt du, du kannst so entspannt sein, weil Gott hat so einen guten Plan für dein Leben. Er hat nur Gutes vor. Das heißt, alle Gute, alle vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts, bei dem es keinen Wechsel von Licht und Schatten gibt. Das heißt, in ihm gibt es nichts Negatives. Das Negative kommt nicht von ihm. Was machen wir mit dem Negativen? Wir lachen es weg. Salopp gesagt. Okay, ist salopp gesagt, aber das ist eine geistliche Sache dahinter. Verstehst? Das ist eine geistliche Kraft. Die Freude ist tatsächlich eine Energie. Das hat schon der Lachclub von Esslingen festgestellt. Und der muss es wissen. Ich sage sogar, Freude ist nicht nur irgendeine Energie, sondern die echte Freude ist eine Gottesenergie, ist ein Teil der Kraft Gottes. Das heißt, Gott selber ist in dieser Freude. Und ich sagte, die Freudenenergie ist dann umso stärker, je weniger Grund zur Freude du hast. Umso stärker. Ist ja klar. Weil je mehr Widerstand die Freude trifft, umso mehr Kraft muss sie entwickeln, um durchzubrechen. Also wenn du gegen viel Widerstand die Freude aufrechterhältst, dann entfaltet sie eine gewaltige Kraft. Boah, sag mal zu deinem Nachbarn, ich glaube, bei mir wird es die nächste Zeit gewaltig. Ah ja? Aber sicher? Bei uns wird es die nächste Zeit gewaltig. Da gibt es einen gewaltigen Schub. Da gibt es eine gewaltige Durchbruchspower. Da gibt es einen gewaltigen Schub Gottes. So, wumm. Einen gewaltigen Durchbrecher, Durchbruchsschub Gottes in deinem Leben. Willst du das? Dann entscheide ich für die Freude. Du siehst, ich betreibe heute Freudenevangelisation. Das heißt so viel wie ich evangelisiere dich für die Freude. Am Ende machen wir dann Aufruf und sagen, so, wer möchte gerne der Freude sein Leben geben? Und dann kommst du nach vorne. Ja, es ist so. Verstehst du? In dem Moment, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, hast du damit automatisch der Freude dein Leben gegeben. Das ist nun mal so. Verstehst du? Du kannst nicht denken, dass du als Christ durch diese Welt mit einem sauertöpfischen, griesgrämigen, ärgerlichen, wütenden, frustrierten Gesicht laufen kannst und irgendjemand kauft dir ab, dass Jesus in dir lebt. Ein Mensch. Das hat schon der Nietzsche gesagt, der Philosoph, der nicht an Gott geglaubt hat. Er hat auf die Kirchen geschaut, hat geschaut, wie die Leute aus den Kirchen reingingen und wie sie wieder rauskamen. Und dann hat er gesagt, hey, die müssten erlöster ausschauen, wenn sie aus der Kirche rauskommen. Dann würde ich glauben. Und eben sein Vater war Pfarrer, also der muss es wissen. Schicki. Erlöster. Wann siehst du Erlöster aus? Was lacht ihr jetzt? Ich wollte jetzt eigentlich was ganz Tiefes mitteilen. Eine tiefe Weisheit. Nein, da gibt es wirklich eine tiefe Weisheit. Wann siehst du Erlöster aus, als du reingekommen bist nach einem Gottesdienst? Wann? Ganz einfach. Wenn während des Gottesdienstes eine Kraft auf dich eingewirkt hat. Weil Kraft bewirkt Veränderung. Kraft verschiebt Dinge. Ja? Wenn ich Kraft aufwende, kann ich dieses Pult verschieben. Kraft verschiebt Dinge in deiner Seele. Kraft verschiebt die Trauergeister. Wo schiebt sie hin? In den Abgrund. Ganz einfach. Weißt du, Gott hat eine riesen Planierraupe. Und mit der fährt er einfach all den Schrott, der in deiner Seele ist, nimmt er und tut ihn vor sich her treiben, so lange bis der Abgrund kommt. Und dann fällt alles runter. Da ist Kraft wirksam geworden. Verstehst du? Und diese Kraft ist ganz stark die Kraft der Freude. Die Freude Gottes ist tatsächlich, ich würde sagen, eine der allerstärksten Kräfte, wenn es um Veränderung geht. Um wirkliche Veränderung. So dass du erlöster rausgehst, wie du reingekommen bist. Und das wäre schon mein Ziel, weil sonst brauche ich gar nicht hierher kommen. Wenn du nachher, nee, wirklich, da predige ich überhaupt nicht. Also wenn du nachher nicht erlöster rausgehst, das bringt ja nichts. Verstehst? So, ich meine, wenn du hierher kommst, dann kommst du ja hierher, oder? Wie viele von euch kommen hierher aus Traditionen, weil man das halt so macht und weil sie nichts anderes zu tun haben? Bin ich ja froh. Sondern du kommst ja hierher, um hoffentlich verändert zu werden. Du kommst ja hierher, weil du Gott begegnen möchtest, seiner Kraft begegnen möchtest und durch seine Kraft verändert werden willst. Du kannst nämlich Gott nicht begegnen, ohne verändert zu werden, mein Schatz. Schicki. Ich glaube, seit 25, oder ich weiß gar nicht, wann habe ich Gott kennengelernt? Vor 26 Jahren oder was? 27 bald. Was seit 27 Jahren werde ich ständig verändert. Sag aber nicht, das geht aber langsam bei dir. Ja, du weißt ja nicht, wie ich vor 27 Jahren war. Du. Ich sag's dir, du. Und weißt du, diese Veränderung passiert durch die Kraft Gottes. Und diese Kraft liegt in der Freude, oder die Freude Gottes ist sehr stark, diese verändernde Kraft. Und deshalb solltest du dich für die Freude entscheiden. Kleiner Tipp von mir. Aber nicht weiter sagen. Das ist die beste Möglichkeit, dass ich so schnell wie möglich rumspricht. Einfach immer sag zu deinem Nachbarn, ich vertraue dir im Geheimen an, bitte nicht weiter sagen. Dann kannst du sicherstellen, dass es ganz schnell die ganze Nachbarschaft weiß. Also das Geheimnis heißt, entscheid dich für die Freude. Entscheid dich für diese Freudenenergie. Und wo die Freude sich durchsetzt, sage ich dir, ist die Herrlichkeit Gottes, die wunderwirkende, durchbrechende, auch im Sichtbaren verwandelnde Herrlichkeit Gottes nicht weit. Und daran sieht man auch, dass die Kraft ständig zunimmt, weil wir erleben so viel Wunder, auch wieder die letzte Zeit, so extrem. Jetzt habe ich übrigens, das wollte ich zeigen, genau, an der Stelle, jetzt habe ich hier bekommen, das ist aus Hamburg, wo man ja auch Wundergottesdienste machen, habe ich hier Zeugnis bekommen aus Hamburg mit Vorher-Nachher-Bildern. Das ist der Hammer. Da schreibt sie, pass auf, das ist so winzig, muss ich mal schauen hier, da ist es, im Juli 2014 war ich mit meiner Tochter Nathalie im Wunder- und Heilungsgottesdienst in Hamburg. Unter anderem hast du für ihre Füße, die laut Orthopäden aussahen wie Schwimmflossen, praktisch kein Fußgewölbe vorhanden, sondern völlig platt. Das war das Bild vom Orthopäden von 2011. Ja? Kannst du sehen? Schau mal hier, dieser Fuß. Ja? Das ist am besten, weil beim linken sieht es am besten, das ist ein bisschen von der Perspektive ein bisschen anders, aber das ist ganz genau. Ist komplett platt, ne? Komplett platt, kein Fußgewölbe. Ne? Kein Fußgewölbe vorhanden. Ja? Das war 2012, der Orthopäde, hier auf der Seite zeige ich es auch noch. Ja, das ist für die Ungläubigen. Ja, siehst du hier, total platt. Ne? Okay. So, jetzt schreibt sie weiter. Sie hatte durch ihr erhebliches Übergewicht ein völlig deformiertes Fußgewölbe mit starken Beschwerden. Gleich nach deinem Gebet fühlte es sich bereits anders an, aber mehr war noch nicht sichtbar. Jetzt ist das Wunder sichtbar geworden. In ihrem Badeurlaub Anfang Oktober hat sie ihre nassen Fußabdrücke gesehen, völlig normale Füße mit einem gesunden Gewölbe. Halleluja, großartig. Die Beweise habe ich in diese Mail gehängt. Das Bild mit dem Negativabdruck wurde 2011 im Orthopädiken gemacht, das andere ist aktuell. Jetzt schaut ihr das aktuelle Bild von ihrem Fußabdruck an. Wisst ihr das? Völlig normales Fußgewölbe. Ja? Das ist jetzt der Abdruck. Ja? Das heißt, Gott hat übernatürlich ihr Fußgewölbe rekreiert. Ich weiß noch genau, ich habe für sie gebetet, ich hatte ihre Füße in der Hand und habe für sie gebetet und habe gespürt, dass sich was verändert hat. Und sie hat es auch sofort beim Laufen gespürt, nur sie konnte es nicht gleich so testen. Aber sie hat ein völliges, krass, ne? Ein völlig normales Fußgewölbe. Ja. Ah ja, stimmt, hier haben wir die Kamera. Also pass auf, noch für die Kamera. Hier haben wir vorher. Jetzt, wenn ich nachher sage, dann müsst ihr alle ganz laut Juhu schreiben. Okay? Und hier haben wir nachher. Schicki. Schaut, das sind die Wunder, die passieren im Raum der Herrlichkeit, wenn wir hineinbrechen und uns nicht abhalten lassen durch irgendwelche Umstände. Uns nicht abhalten lassen durch irgendwelche komischen Gedanken. Uns nicht abhalten lassen. Weißt du, es gibt so viele Wunderräume, in denen alle möglichen Dinge passieren. Was wir die letzte Zeit ganz stark erleben, kriege ich ständig Zeugnisse. Jetzt habe ich schon wieder eins bekommen. Zeugnisse von Objekten, die teilweise jahrelang verschwunden waren. An allen Orten war danach gesucht worden. Kortona zum Beispiel letzten Sonntag, das Zeugnis erzählt wirklich stark, von dem Ehering, der wie viele Jahre war der verschwunden? Weiß noch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein paar Jahre war der Ehering verschwunden. Sie hatte alle ihre Klamotten, alles durchgeschaut, den ganzen Kleiderschrank, oder? Ja, so war alles durchsucht und so weiter. Und dann hat man hier Wundergottesdienst und dann habe ich gesagt, ich habe den Eindruck, dass die nächste Zeit sich Gegenstände, die verschwunden waren, übernatürlich rematerialisieren werden einfach. Es passiert im Raum des Geistes. Die Engel machen so Scherze. Ja? Die lieben das. Und dann sagt sie, hat sie es für sich genommen im Glauben in dem Moment. Und am nächsten Tag sagt der Heilige Geist zu ihr, und jetzt geh an deinen Kleiderschrank und schau in diese Hose und schau in die Hosentasche, in diese und jene Hosentasche rein. Ja? Oder was? Okay, Das heißt, genau, aber du hast gesagt, du hast ja zwischendurch gedacht, das hat mich so beeindruckt, weil sie ja gesagt, zwischendurch hast du gedacht, das gibt's ja gar nicht irgendwie, so ein Blödsinn, ich habe alles schon längst durchsucht, macht doch gar keinen Sinn. Und dann hat sie sich entschieden und hat gesagt, okay, ich glaube das jetzt. Und in dem Moment, gell, so war's, in dem Moment hat sie den Ring in ihrer Hand gehabt. Weil sie war da. Halleluja. Und sie hat sich entschieden, das zu glauben. Ich sag dir eins, wenn der Teufel deine Freude nicht rauben kann, dann bist du im Glauben. Eieieiei. Verstehst du, der Teufel will dich frustrieren. Du hast alles durchgesucht, du hast überall geschaut, du hast alles, das gibt's gar nicht, das ist so Blödsinn. Du kommst mir blöd vor dabei. Oder jemand anders sagt, mal seit 3 Jahren mache ich an diesem Problem rum, bisher keine Lösung. Und jetzt sagst du auch noch, ich soll freuen und auch noch hüpfen dazu. Und irgendwas fühlt sich blöd an. Aber du sagst, du entscheidest dich, ich glaube es. Und in dem Moment, wumm, ist es da. Halleluja. Anderes Zeugnis war von einer Frau, das habe ich vor 2 Wochen bekommen, die war hier bei Bruce Allen. Die hat mir erzählt, die kommt von weiter her, deswegen hört sie immer nur die Botschaften über Download. Und da hat sie eine Botschaft gehört, wo ich in dem Wundergottesdienst gesagt habe am Ende, so, und jetzt schreien wir alle ganz laut, wie bei den Mauern von Jericho, und dann erwarten wir, dass Gott total Wunder tut. Ja? Und dann hat sie sich gedacht, oh, das ist jetzt aber blöd hier bei mir zu Hause in der Wohnung, wenn ich jetzt so laut da schreie und was werden die Nachbarn denken und so weiter und so fort und überhaupt, ob das funktioniert und so. Und sie hatte, was sie hatte war, sie hatte einen total falsch zusammengewachsenen Bruch im Fuß gehabt und dadurch war oberhalb des Knöchels hier, stand ein weiterer Knochen total raus. Und der ging nicht mehr zurück, also war praktisch wie zwei Knochen, die da raus, also wenn du da fühlst, ja, hast du ja den Knöchel, der da raussteht, aber da war noch ein zweiter Knochen, der stand oben drüber raus, wo immer der herkam, wahrscheinlich irgendwas verschoben halt oder falsch zusammengewachsen jedenfalls. Ne? Und sie hatte damit auch total Probleme. Und dann sagte sie, okay, bleibt mir nichts anderes übrig, so ungefähr, ich mache das, was er sagt da auf der MP3. Und während wir hier, das war hier im Raum, während wir hier alle gerufen haben und ja, und einfach wie bei den Mauern Jerichos geschrien haben, hat sie mitgeschrien, sie hat sich in dem Moment entschieden, okay, es ist mir egal, was meine Nachbarn denken, es ist mir egal, was meine Nebenbewohner denken, es ist mir egal, ich mache das einfach, hat sie laut geschrien und hat sich da reinbegeben, das heißt, sie hat es geglaubt in dem Moment, sie hat es ergriffen in dem Moment. Und dann greift sie mit ihrer Hand runter zu ihrem Knöchel und bumm, stellt sie fest, dieser zweite Knochen, der da rausstand, der da nicht hingehörte, war vollkommen verschwunden. Halleluja, das war vollkommen normal. Weißt du, das ist der Raum der Herrlichkeit, der sich öffnet, wenn wir entschieden sind, den Weg zu gehen. Und ich sage dir, Freude ist ein wichtiger Weg, ein wichtiger Teil dieses Weges. Wenn der Teufel es nicht schafft, dir die Freude zu rauben, ich sag dir, dann schafft es auch nicht, diese Räume der Herrlichkeit vor dir zu verschließen, wo alles drin ist, was du brauchst. Weißt du, wo sich Geld übernatürlich materialisieren kann, wenn du es brauchst. Hatte ich jetzt vor 2 Wochen wieder bei der Milada, gell? Hat 20 Euro in die Sammlung reingetan, im Glauben. Und am nächsten Morgen schaut sie in den Geldbeutel, der war dann leer gewesen. Schaut sie am nächsten Morgen in den Geldbeutel, da waren die 20 Euro wieder drin im Geldbeutel und 50 Euro dazu. Schicki. Verstehst du, Gott kannst du nicht übertreffen im Geben. Das heißt, Gott kann alles tun in diesem Raum der Herrlichkeit und des Geistes. Alles. Alles. Alles. Und du öffnest ihm die Tür, indem du sagst, Kontrolle, Ade, komische Gedanken, Ade, ich bin entschieden. Weißt du, ich bin entschieden, gut drauf zu sein und gut drauf zu bleiben. Weißt du, das ist nicht, was wir predigen, ist nicht einfach irgendwo Positivismus oder so. So einfach so, ja, immer schön positiv sein oder sowas. Das ist viel zu schwach. Sondern was ich dir predige, ist wirklich das Wort Gottes ernst zu nehmen. Dich so entschieden drauf zu stellen und keinen Kompromiss mehr mit deiner Seele einzugehen. Und wenn du merkst, Mai, jetzt bin ich aber wirklich schlecht drauf, dann solltest du dir eine Zeit nehmen, wo du sagst, so, jetzt schaue ich mir mal Jesus an, wie er seinen Kopf zurücklehnt und einfach, wie ich am Anfang gesagt habe, die ganze Zeit schallend lacht. Und mach mich eins. Und wenn es ein bisschen Hüpfen noch braucht, dann hüpfe ich auch noch. Und wenn es noch ein bisschen Schakalaka braucht, dann gebe ich mir noch ein bisschen Schakalaka. Und wenn es noch ein bisschen Ströme lebendigen Wassers aus meinem Bauch herausziehen braucht, dann ziehe ich es raus. Also du konzentrierst dich drauf und lass los. Das ist interessant, das sagen sie übrigens in diesem Lachclub noch zum Schluss. Sie sagen, der Schlüssel, um hineinzukommen in dieses Lachen, von dem Sie da sprechen, sagen Sie, die Menschen müssen sich konzentrieren und loslassen. Das ist der Schlüssel, tatsächlich. Ich sage, es ist wirklich so. Du konzentrierst dich auf das, was in dir ist, anstatt auf deinen Umständen und auf das, was außen ist. Du konzentrierst dich mit anderen Worten auf Gott. Ja? Das sagen die jetzt nicht, aber das sage ich dir. Du konzentrierst dich auf Gott, du konzentrierst dich auf Jesus. Du schaust auf ihn. Und dann lässt du los. Ui, schicki. Loslassen heißt, es ist mir egal, was meine Seele denkt, verstehst? Es ist mir egal, ob sie sich blöd vorkommt, es ist mir egal, ob sie andere ärgert oder was auch immer in dem Moment, ist mir egal. Ich lasse einfach los und ich lasse einfach raus. Ich freue mich mit anderen Worten offensiv. Nicht defensive Freude. Naja, wenn es dann einen Grund gibt zu freuen, dann werde ich mich auch freuen. Ich verspreche dir, Herr, wenn du das Wunder in meinem Leben getan hast, dann werde ich mich freuen und dann werde ich den ganzen Tag jubeln. Meinst du, Gott lässt sich dadurch manipulieren? Nein. Gott sagt, glaube mir und es passiert. Das heißt, freu dich zuerst und es passiert. Amen? Ja. Halleluja. Komm, stehen wir mal aus zusammen zum Schluss. Eieiei. Wow. Sag mal, danke, Vater. Für die Freude, die vor deinem Angesicht ist. In Fülle. Ich öffne mich weit für diese Kraft. Und ich lasse zu, dass sie mich völlig übernimmt. Mir jede Kontrolle weghaut. Jede Angst weghaut. Alles komisch sein. Jeden anderen Geist. Heiliger Geist, ich überlasse mich dir. Komm mit deiner Freude. Füll mich. Und lass von innen heraus diese Ströme übernehmen. In Jesu Namen. Oh, ja, ja. Jetzt konzentrierst du dich mal kurz auf dein Innerstes. Ah, ja, ja. Jesus in dir. Und dann lässt du los. Schicki. Eieieiei. Was? Weißt du, manche sagen, das kann ich nicht auf Befehl. Ich sage dir, natürlich, ich kann es doch auch. So, ich befehle meiner Seele, sich zu freuen und ich kann das. Weil mein Geist ist stärker, verstehst du? Ich bin ja Geist. Ja, dazu habe ich jetzt aber keine Lust. Ja, dann befehl deiner Seele, Lust zu haben. Verstehst du? Ich gebe dir heute was mit, was du für deinen Alltag brauchst. Also, wenn du jetzt hier keine Lust hast, mag es vielleicht für dich nicht so schlimm sein, aber wenn du es dann in deinem Alltag nicht machst, wenn du es brauchst, dann ist es umso schlimmer. Also musst du hier lernen, auch dann, wenn du keine Lust hast, es freizusetzen. Weil dann kannst du es auch in deinem Alltag. Schicki. Oh, der Friedemann freut sich für die ganze Zeit. Also, Freitagmorgen, ich hätte die ganze Zeit dich zu freuen. Ah, danke, Vater. Schicki. Danke für diese Freude. Wer ist alles hier, der sagt, ich brauche die Freude am allerdringendsten? Okay. Sind wir alle? Mann, es geht ja nicht mehr, ihr seid ja gierig. Ich sag, jetzt melden sich zwei Leute und ich kann dir die Hand auflegen oder so. Ja. Du bist die Allergierigste. Ah, schicke! Schicki. Schau mal zu deinem Nachbarn. Schau mal, hier von innen kommt's raus. Da kommt's raus. Da kommt's raus, Egon. Guck mal. Schicki. Da kommt's raus. Freude, die von innen kommt. Oh. Haltet mir den Egon, haltet den Egon, haltet den Egon, haltet den Egon, haltet den Egon. Schicki. Oh. Ja, der braucht es. Der braucht es einfach. Der braucht es voll. Komm noch mehr. Schicki. Ist wichtig. Schicki. Ist eine ernste Angelegenheit. Blablabla Ja, ein paar brauchen es wirklich ganz dringend. Ganz dringend. Shitty. Wer braucht es ganz dringend? Hey, du brauchst auch dringend. Ah, Schicki. Du brauchst auch ganz dringend. Ganz dringend. Schicki. Lass raus. Ganz dringend. Oi. Du brauchst auch, gell? Klar. Wow, Schicki. Wow, hier auf der Seite brauchen Sie auch noch ein paar ganz, wir müssen ganz bringen. Ah, schicki. Das waren noch dringende Fälle. Jetzt machen wir die ganz dringenden Fälle. Die ganz dringenden Fälle. Schicki. Schandai, das ist auch ein dringender Fall. Wo ist noch ein ganz dringender Fall? Schicki. Schandai. Schau mal, deine Frau ist ein dringender Fall. Bist du auch dringend? Ganz dringend? Ganz dringend. Okay, dann sag einfach mal, halt mal deine Hand hoch und sag ganz dringend. Oh, Schicki, jetzt, Freunde, füll sie, Heiliger Geist. Ja, lass los. Schicki, füll sie. Ja, genau so einfach. Schandai. Bäh. Oi. Ja, das ist jetzt die Behandlung der ganz dringenden Fälle. Danke, Jesus. Oi. Wo ist noch ein ganz dringender Fall? Die Notfälle. Also gut, die Notfälle müssen wir sein. Da brauche ich ein paar Ordner, okay? Also, schicki. Für die Notfälle. Das ist eine Notbehandlung mit Freude. Ah, füll sie. Hey, jetzt sind aber viele Notfälle. Schicki, dicke. Wo sind noch Notfälle? Hier. Wow. Notfall. Oi. Das ist die Intensivstation hier. Am Dienstag geht es übrigens weiter. Am Dienstag haben wir Intensivabend oben im großen Kinderraum. Da geht es weiter mit Intensivstation. Ja, für alle Intensivfälle. Ja, du brauchst es. Was ist? Und ehe du nichts versiehst, wirst du ganz schnell zu einem Intensivfall. Also ich, bei mir ist es jedenfalls so. Ich mag immer sagen, oh Herr, ich bin ja schon Intensivfall. Dann gebe ich es mir voll. Oi, dann hüpf ich. Ei. Hüpf ich. Schicki. So gut. Oi. Für die Intensivfälle. Gut. Am Schluss. Pass auf. Ehe du dich versiehst, erwisch dich. Gell, Milada? Schicki. Plötzlich erwisch dich. Ehe du dich versiehst, erwisch dich, der Heilige Geist. Ja, die Milada brauchst du jetzt für Augsburg. Halleluja. Glory Life Augsburg. Danke, Vater. Schicki. Wow. Schicki. Danke, Vater. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke für dein Wirken. Danke für dein Wehen. Danke für die Freude. Danke für die Liebe. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich. Wir folgen dir, Heiliger Geist. Oh, wo immer du uns hinführst. Schicki. Weißt du, du bist wirklich hier auf dieser Erde, um dieser Welt zu demonstrieren, dass Gott lebt und dass Gott real ist und dass das Evangelium von Jesus nicht irgendeine Geschichte ist, sondern die Wahrheit ist. Dass er auferstanden ist, dass er lebt. Weißt du, du bist hier auf dieser Welt, um das zu demonstrieren. Und du kannst es nur im Übernatürlichen demonstrieren. Weil Gott ist übernatürlich. Also musst du es lernen, im Übernatürlichen zu leben. Also musst du es lernen, da zu leben, wo Gott ist. Das heißt, nicht in deiner Seele, verstehst du, nicht in deinen Gefühlen, in deinem natürlichen Ding, sondern jenseits davon, auf dieser anderen Ebene. Man nennt es die Ebene des Glaubens. Und in dem Maß, wie du da lebst und nicht im Natürlichen, in dem Maß kannst du das Übernatürliche demonstrieren. Also leb da oben. Sag deinen Gefühlen, wie sie zu ticken haben. Und frag sie nicht. Sag deiner Seele, wie sie zu ticken hat. Und frag sie nicht. Oh, habe ich heute gerade Lust? Habe ich heute gerade nicht Lust? Oh. Sag's deiner Seele. Du lebst im Übernatürlichen. Du bist Geist. Du lebst in einer anderen Dimension. Oh, oh mein, es wird immer noch stärker. Du lebst, oh, schicki. Du lebst in einer anderen Welt. Ah, ja, ja, ja. Du lebst auf einer anderen Ebene. Du bist zwar mit beiden Beinen hier auf der Erde und du kriegst deine Sachen auf die Reihe, aber du lebst von oben. Du bist Geist aus Gott. Oh, jo, jo, jo, jo, jo. Also, schicki. Oi, oi, oi. Hier. So ein kleiner Stopfen. Bumm. Das ist wie beim Champagner knallen, verstehst? Hast du heute schon geknallt? Champagnerflaschen müssen knallen. Du bist so eine Champagnerflasche. Oh. Oh, weiß, das ist eine Dichte der Herrlichkeit. Schicki. Oh, danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. So eine Dichte. So eine dichte Atmosphäre der Herrlichkeit. Danke, danke, Vater. Du lebst nicht in der Seele. Es ist nicht dein Aufenthaltsort. Verabschied dich davon, ein für alle Mal, verstehst du? Dein Leben ist Geist. Du bist hier, um einen übernatürlichen Gott zu demonstrieren. Der ist nicht Seele. Verstehst du, es ist nicht einfach irgendein lieber Kerl oder so, sondern der ist Kraft, der ist Power. Ah, der ist übernatürlich. Er ist stark, er sitzt auf dem Thron und er hat alle Kraft im ganzen Universum. In einem Wort hat er das ganze Universum in Existenz gerufen. Ach, so ein Gott hast du in dir. Also, was will da deine Seele dagegen aufbegehren und dies oder jenes sich einreden oder sagen, ich habe keinen Grund, mich zu freuen oder ich habe keinen Grund zu diesem und zu jenem und wie es bei mir aussieht und Gott muss aber noch und Gott muss aber noch dies und Gott muss aber noch jenes mir beweisen und so weiter. Jesus hat schon gesagt, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber nicht, dass sie dabei bleiben, nicht zu sehen, sondern wenn sie glauben, werden sie sehen. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Schicki. Das heißt, erleben, seine Wunder erleben, seine Kraft erleben, seine Veränderung in deinem Leben erleben. Es beginnt beim Glauben. Ah, oh, schicki, dicki, dicki, dicki, dicki. Oh, da ist Herrlichkeit. Da ist Herrlichkeit. Das ist extreme Herrlichkeit jetzt hier. Oh. Ja, ich spüre schon wieder die Wunderherrlichkeit. Heute Abend ist ja Wundergottesdienst, aber die ist auch jetzt schon hier. Das heißt, wenn du dir vom Heilungsteam die Hände auflegen lässt, passiert es genauso. Kommen genau die gleichen Wunder hervor. Danke, Vater. Danke für deine Herrlichkeit. Oh. Danke, Heiliger Geist. Wow. Und dann haben wir ab Donnerstag Wunderwochenende. Wow, das wird gewaltig. Im Joshua ladet echt ein. Das ist echt ein Übernatürlicher. Der lebt auch nicht in der Seele. Schickiert. Solche Leute brauchen wir, weißt, seelische Christen, das kannst du vergessen. Da passiert gar nichts. Halleluja. Ha? Was passiert? Riecht nach Feuer. Ja, stimmt. Da riecht nach Feuer. Da brennt's. Das stimmt. Das sind übernatürliche Gerüche. Da riecht's nach Feuer. Da brennt's ein bisschen. Das ist Feuer Gottes. Haben wir schon öfters erlebt. Manchmal brennt's. Manchmal gibt's einen starken Windzug des Heiligen Geistes, der durchbläst. Manchmal fallen Gold- und Silberpartikel. Meines das Silber und meines das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Regen, übernatürlicher Regen, haben wir alles schon gehabt, übernatürliches Öl, das aus den Händen kommt. Ai. All diese Dinge, Edelsteine, die vom Himmel fallen. Alles. Ich hab jetzt ein Video gesehen von einem, der hat eine ganz spezielle Gabe, bei dem kommen Edelsteine aus dem Mund raus, wenn er predigt. Ist wirklich so. Ja, wirklich. Der spürt dann die Salbung und dann macht er. Und dann kommt ein Edelstein raus. Ja, wirklich. Das war ganz speziell, das ist wirklich sehr bewegend. Hat er gesehen, da hat er einer Frau gedient, einem jungen Mädchen gedient, und hat er gesagt, oh, Gott hat für dich einen ganz persönlichen Edelstein, ganz einzigartigen, der ganz spezifisch für dich persönlich ist. Und dann kam der Edelstein raus, hat er ihm in die Hand gespuckt, dem Mädchen, den Edelstein, und dann sagt er, wow, das ist ja total meine Lieblingsfarbe. Ja, Gott kennt deine Lieblingsfarbe. Halleluja. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass sie mir aus dem Mund rauskommen, aber am Boden haben wir sie schon gefunden, die Edelsteine. Egal, ne? Hauptsache sie kommen. Oi. Wow. Ich glaube, der größte, den wir hier mal gefunden haben, der war ungefähr so groß. Das war so ein Achatstein. So groß, ne? Halleluja. Ja, pass mal auf, was heute noch alles passiert, du. Schon mal um mich herumschauen. Halte Ausschau, verstehst? Immer Ausschau. Was kommt jetzt, Papa? Ist deine Frage. Was kommt als nächstes, Papa? Was tust du als nächstes? Immer spannend. Ausschau. Weißt du, im Glauben Ausschau halten. So wie die Cordula, als sie nach dem Ehering Ausschau gehalten hat. Sie kam sich schon blöd dabei vor, aber sie hat einfach Ausschau gehalten. Sie hat gesagt, ich glaub's. Und in dem Moment war er da. Verstehst? Im Glauben, dann ist alles möglich. Weißt du, die Materie ist dem Geist vollkommen untertan. Das heißt, aus dem Geist heraus kannst du in dieser materiellen Welt mit Jesus tatsächlich alles bewirken, alles verändern. Dinge, dass sich Dinge materialisieren, dass Dinge verschwinden, sich auflösen, zum Beispiel Knoten, haben wir beim letzten Wundergottesdienst erlebt, Knoten sich völlig aufgelöst in einer Sekunde. Dinge lösen sich auf, andere Dinge materialisieren sich. All diese Dinge passieren einfach in diesem Raum. Oh, schicki, in diesem Raum der Herrlichkeit. Danke, Vater. Oh. Manchmal musst du einfach nur gucken, und während du guckst, wird es schon zu Gold oder zu Edelstein oder was denn. So interessant. Oh, joi. Ah, schicki, du hast was. Ah, oh, schicki, Goldglitzer. Halleluja. Ja, stimmt, da ist auch ein Glitzer. Eieiei. Ja, wenn man Ausschau hält, dann kommt's. Es ist so. Er sagt, wir sollen Ausschau halten nach seiner Herrlichkeit. Sind auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Jetzt fängst du an zu glitzern, gell? Überall kommt jetzt der Glitzer. Ja, hier ist er jetzt auch. Schicki, danke, Vater. Shandai. Ja, danke. Wir sollen Ausschau halten nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf der Erde ist. Nicht nach dem Natürlichen. Nicht nach dem natürlich Möglichen. Vielleicht manifestiert sich Gold in deinen Händen. Bei euch glitzert es auch. Und da. Ja, stimmt. Schicki. Ja. Zerfrischend, weißt du? Die Gegenwart der Engel. Ich nenne es, weißt du, diese Zeichen und Wunder, ich nenne es den Spielplatz der Engel. Das ist der Spielplatz der Engel. Die Engel lieben es einfach so zu spielen, verstehst du? Sachen zu machen, Sachen zu materialisieren, Sachen zu manifestieren. Die Engel lieben es einfach. Oh, schicki, schicki, keine Angst, lass los. Schicki, danke, Vater. Uiuiui. Schicki, dicki, dicki. Danke, Vater. Danke für deine Herrlichkeit. Wow. Wow. Danke, Vater. Wow. Wir lieben dich, Herr. Oh, weißt du, da ist ein vollkommener Friede in seiner Herrlichkeit. Deine Gegenwart ist dein Friede. Er ist unser Friede. Wow. Danke, Vater. Schicki. Ah, ja, ja, danke. Oh, ja. Ja, wir sind hungrig, gell? Oh, ja. Danke, Vater.